Bayern 1 Live Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, das Wochenende ist rum und wir sind wieder da. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Montags ist ja immer eine freie Themennacht bei uns. Das soll auch so bleiben. Also ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne hier mit mir sprechen wollt. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Tina. Und Tina ist 17. Hallo Tina. Hallo. Hallo. Hallo Domian. Weswegen rufst du an, Tina? Ich glaube, ich habe ein Problem mit meinem Selbstachtungs- und Selbstwertgefühl und ich würde immer Demütigung suchen. Du würdest Selbstdemütigung suchen? Mhm. Also du hast Spaß daran, gedemütigt zu werden? Ich würde nicht sagen, dass es irgendwie Spaß ist, aber irgendwie suche ich irgendwie immer danach und fühle mich immer darin bestätigt. Ja, wie machst du das denn? Das aktuelle Beispiel wären halt mein Ex-Freund. Mhm. Ich weiß noch nicht mal wirklich, ob das ein Ex-Freund ist. Also das ist halt schwer. Warst du denn mit dem zumindest eine gewisse Zeit zusammen? Ja. Also auch wenn er das mittlerweile bestreitet, aber. Wie lange denn? Das ging nicht mehr als einen Monat. Ach so. Na ja, gut. Und das Merkwürdige ist, das ist bei mir leider irgendwie auch immer so. Ich hatte jetzt vielleicht insgesamt was mit 2 oder 3 Männern, sag ich jetzt mal. Und das ging alles nach demselben Schema ab. Erklär mal ein bisschen deutlicher für mich. Also mit dem warst du jetzt irgendwie einen Monat zusammen. Aber und was passiert jetzt? Es war eigentlich immer so am Anfang, dass ich eigentlich gar kein Interesse habe an den Jungs und ich aber nicht sozusagen Nein sagen kann und mich immer weiter drauf einlasse und eigentlich auch ziemlich weit gehe. Mhm. Ich kenne sie ja nicht und öffne mich auch sehr weit, ja. Sexuell auch gesehen, und ich bereue das halt nachher sehr schnell und das lässt mein Selbst, also das, da stoße ich mich gerade auf Respekt anderer Leute und so. Und kann ich so noch nichts mit anfangen. Mhm. Wie sieht denn der Kontakt jetzt zwischen dir und deinem Ex aus im Moment? Okay, er meldet sich halt gar nicht. Er meldet sich gar nicht? Also, wenn ich das nicht täte, ja. Aha. Und kommen wir der Sache schon näher. Also, ihr seid eigentlich Ex und ihr seid getrennt. Er meldet sich nicht, aber du meldest dich. Und was? Wie machst du das, wenn du dich meldest? Was machst du da? Er sagt selbst, dass ich ihn mit Telefonanrufen terrorisiere, ziemlich oft. Und auch wenn er auflegt oder so, kann ich einfach nicht konsequent mit mir sein und ich rufe halt immer zurück. Und ja, was sagst du denn dann, wenn du anrufst? Manchmal flehe ich sogar auch ein bisschen darum, dass er mich anrufen soll. Ach so, also du bettelst um eine gewisse Zuwendung, sagen wir es mal so. Eigentlich schon, ja. Ja. Und es... Wie lange geht denn das jetzt schon so, dass du ihm da quasi auf der Pelle hängst? 3-4 Monate. Oh, und wie oft am Tag rufst du den an? Unterschiedlich. Also ungefähr? Zwei, dreimal. Und wenn wir Zeit streiten und immer dieses Auflegen und so geht, dann schon öfter. Bettelst du auch darum, dass er vielleicht wieder zu dir zurückkommen soll? Indirekt schon. Aber das, was er sagt, das ist schon schlimm und ich Was sagt er denn? Er kann halt nicht verstehen, warum er was mit mir hatte. Mhm. Er er sagt, ich wäre ja nur für das eine geschaffen, und das wäre ja allen bekannt und ich wäre sein Schandfleck. Deine was? Sein Schandfleck? Mhm. Sein Schandfleck in seiner Biografie. Ja, sozusagen. Mhm. Wie alt ist er übrigens? 21. Mhm. Und noch was? Was sagt er noch? Oder waren das so die Highlights? Er sagt, dass ich halt ein ziemlich widerlichen Körper habe, aber sich trotzdem darauf eingelassen hat, das verstehe ich nicht. Ach so, er sagte auch noch, du hast einen widerlichen Körper. Ja, und halt auch nicht so schöne Gesichtszüge, so angedeutet. Also das ist ja starker Tobak. Die, ja. Die Beispiele, die du jetzt mir genannt hast, die sind ja, das sind ja Killer-Sätze eigentlich, die man einem Menschen sagt. Jeder, ich sag mal, relativ normale Typ, Mensch, würde sich sofort und beleidigt und verletzt zurückziehen. Du nicht. Du findest das noch, irgendwie zieht es dich an, dass der sagt, du bist ein Schandfleck in meinem Leben. Du bist hässlich. Ja. Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass ich mit dir zusammen war. Was bist du für eine komische, blöde Kuh? Du bist eine nervige Ziege. Ja, und auch angedeutet, dass das mit mir nicht nur für seine Bedürfnisse war. Nur für seine Bedürfnisse? Mhm. Letztendlich warst du nur was fürs Bett damals. Ich habe mich einen Scheißdreck für dich interessiert, für deine sogenannten inneren Angelegenheiten. Ging mir nur, hast die Beine breit gemacht und es war gut. So redet genau. Er. Ja. Und das machst du mit und hast es schon richtig diagnostiziert. Irgendwie scheint das ja dann dich in irgendeiner Weise anzuziehen. Ja, also ich weiß, dass es mir nicht gut tut. Mhm. Aber Tina, sag mal, das ist gut. Du weißt, dass es dir nicht gut tut und? Ich kann mich auch nicht davon abwenden. War das schon früher auch schon so, dass du dann Männern so nachgelaufen bist wie jetzt? Ja. Definitiv. Ja. Verhältst du dich sonst im Leben auch so anderen gegenüber, dass du versuchst, dir letztendlich immer Demütigungen reinzuholen? Ein Freund von mir sagt, dass ich das tue. Mhm. Ich versuche manchmal bei Menschen, so komisch es auch sich anhört, das rauszukriegen, was ich hören möchte, so sagt er das. Also das heißt, dass ich insgeheim eigentlich nur hören möchte, dass mit mir was nicht stimmt. Ja. Und dass ich zu dick bin und halt diese Selbstkomplexe, dass ich versuche, das aus denen Wie wiegst du denn? 54 Kilo bei 165 Zentimeter. Also durchaus. Also relativ normal eigentlich. Absolut okay, ja. Wenn ich jetzt zu dir sagen würde, Mensch Tina, du hast eigentlich eine sehr sympathische und nette Stimme, das wäre überhaupt nicht schön für dich. Wenn ich zu dir sagen würde, Mensch, du hast eine komische Piepsstimme, die geht mir irgendwie völlig auf die Nerven, wäre schöner, ne? Oder? Ja, das stimmt. Mhm. Ja, solche Sachen sind das. Mhm. Und manchmal stelle ich das angeblich so hin, damit ich das so hören kann. Verstehe. Wie war das denn im Sexuellen bisher? Magst du es da auch, gedemütigt zu werden, vielleicht sogar ein bisschen geschlagen zu werden oder sowas? Nein, das nicht. Dann nicht, da ist es relativ normal. Ja, obwohl ich auch nicht warten kann. Also ich wünschte, ich könnte warten, aber es geht alles immer zu schnell und ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist dir noch gar nicht immer so ein Typ über den Weg gelaufen, der dich in dieser Art und Weise sexuell behandelt. Stell dir das mal vor, wenn da ein Typ wäre, der dich auch sexuell sehr demütigen würde, während der sexuellen Aktion dich beschimpfen würde als geile alte Schlampe und weiß ich was alles, was man da so sagt, und dich in der Ecke festbinden würde. Wie wäre das? Also im Nachhinein dann? Ja, wenn du dir das jetzt so vorstellst, ist das für dich attraktiv oder doch abstoßend? Eigentlich schon eher abstoßen. Also bezieht sich das nicht auf Sexuelle, sondern so auf das eher aufs allgemeine Leben? Beides nicht. Also das würde mich beides nicht anziehen. Nein, ich meine dieser Drang, gedemütigt zu werden, bezieht sich dann eher so aufs normale Leben, so wie wir es gerade besprochen haben. Genau, ja. Das finde ich wirklich bedenklich, Tina. Weißt du, wenn du jetzt im sexuellen Sinne so gestrickt wärst, würde ich sagen, okay, das ist halt so, das haben viele Leute, damit kann man sich arrangieren. Dieses finde ich insofern bedenklich, weil, ja, ich glaube, du behinderst sehr dein Leben und machst dir das Leben schwer damit. Verlierst auch wahrscheinlich alle möglichen Leute um dich herum, weil wer will schon mit jemandem näher befreundet sein, der so drauf ist? Ja, das stimmt eigentlich auch. Wie ist das denn mit Freundinnen oder Freunden? Also jetzt keine Partner, sondern einfach so gute Freundschaften. Gibt es die? Ja, es sind alles aber nur oberflächliche Beziehungen. Mhm. Das heißt, ich kann mit denen über sowas reden, aber halt auch nicht mit allen von ihnen. Auch nicht richtig tiefgreifend, weil ich irgendwie auch das Gefühl habe, es interessiert sie nicht. Mhm. Oder sie sind es leid, mir immer sagen zu müssen, ich soll es einfach lassen. Mhm. Aber Was machst du vom Beruf? Ich bin Schülerin. Du bist Schülerin. Wie ist das zu Hause bei deinen Eltern? Wie möchtest du, dass die sich verhalten? Ja, ich habe halt noch nie jemanden, also keinen Jungs mehr eingeladen, weil ich Angst habe, dass sich meine Eltern halt nicht schön verhalten, sage ich jetzt mal. Sie sind gewöhnungsbedürftig. Also wir sind halt eine Einwandererfamilie. Ich komme ursprünglich, oder sie kommen halt aus Thailand. Mhm. Und die haben da halt auch andere Ansichten zu Hause. Und die sind manchmal auch ein bisschen mit Gewalt dabei, sag ich jetzt mal, wenn es dir nicht passt. Zu dir auch? Mhm. Das heißt, deine Eltern schlagen dich auch hin und wieder? Wenn sie wütend sind, ja. Beide, die Mutter sowohl wieder als auch der Vater? Die Mutter eigentlich weniger, aber... Das heißt nicht, dass weniger schlimm ist, sag ich jetzt mal. Und das kam in den letzten Jahren während deiner ganzen Kindheit und Jugendzeit oft vor? Ich dachte über die Jahre hinweg, über meine Kindheit, dass das eigentlich normal ist. Und dann habe ich halt irgendwann so mit 10, 11 gemerkt, dass das eigentlich gar nicht normal ist, in der Kindheit sich schlagen zu lassen. Schlagen die denn heftig zu, wenn die dich schlagen? Es war früher nicht so schlimm, aber die Pubertät, sag ich jetzt mal, hat es noch schlimmer gemacht. Vor allem die letzten 2 Jahre, da kam es auch schon mal vor, dass sie versucht haben, mich zu würgen. Mhm. Oder halt, wenn ich schon auf dem Boden lag, auf mich eintreten oder so. Das finde ich sehr erschütternd, Tina. Ja. Das finde ich sehr schlimm und da gibt es gar keine Entschuldigung, keine Erklärung. Auch wenn sie aus einem anderen Land und einer anderen Kultur kommen, ist das einfach nur furchtbar. Und letztendlich muss dein Bestreben darin liegen, du bist ja jetzt schon 17, dass du so schnell wie möglich da aus dem Haus rauskommst. Vielleicht. Bieten sie mir ja auch an. Bieten sie dir an? Mhm, aber ich traue mich halt nicht. Solltest du darüber nachdenken, würde ich dir gerne auch gleich im Hintergrund noch eine Hilfestellung anbieten, zumindest was Informationen betrifft, wie du das machen könntest, dass du da rauskommst. Vielleicht hängt sogar dieses Hauptproblem, von dem du am Anfang gesprochen hast, auch damit irgendwie zusammen. Das halte ich durchaus für möglich. Also, ich würde jetzt Folgendes sagen. Du redest jetzt gleich im Anschluss an unser Gespräch mit meiner Psychologin, mit Simone. Ja. Die kann dich erstmal beraten, wie das so wäre, wenn du da ausziehst, welche Hilfen du da bekommst und ob es dann auf dem Jugendamt irgendwelche Unterstützung gibt und so weiter. So, und darüber hinaus finde ich, dass du auch psychologisch dir eine Hilfe suchen solltest. Das wird Simone dir auch erklären. Das wurde mir auch schon ein paar Mal gesagt und ich weiß nicht, wie ich das halt in Betracht ziehen sollte, ob das so dahergesagt war oder... Ja. Also ich mache mir wirklich ein bisschen Sorgen, dass auch aufgrund der Familiensituation, die ja für dich dann doch sehr bedrückend und beängstigend ist, dass du da großen Schaden nimmst und dass dieses Verhalten, von dem du gerade beschrieben hast, dann ein Indiz dafür ist. Dieses hast du so ausführlich noch niemandem erzählt, wie mir gerade? Nein, ich schäme mich dafür. Nee, da brauchst du dich überhaupt nicht schämen. Ich finde das sogar gut, dass du den Mut hattest, das zu sagen. Gibt es nicht zu schämen? Also eine Freundin von mir weiß das, aber sie weiß das halt nicht mehr oder weniger halt unfreiwillig, weil sie das halt mitbekommen hat. So Tina, jetzt bitte ich dich aufzulegen und dann wirst du von Simone, meiner Psychologin, zurückgerufen. Und alles weitere, alle Details und Infos und was es alles zu sagen gibt, könnt ihr beiden dann in Ruhe regeln. Okay. Ich wünsche dir alles Gute und toll, dass du angerufen hast und schämen brauchst du dich nur wirklich überhaupt nicht. Okay, ich bedanke mich. Alles Gute. Okay, tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 5050. Unsere Nummer. Und es geht weiter mit dem Björn. Björn ist 23. Hallo Björn. Guten Morgen, Jürgen. Björn, um was geht's bei dir? Und zwar rufe ich an, weil ich heute über meine E-Mail-Kontakte einen bedrückenden Beitrag gekriegt habe. Und zwar ging es um einen Vorfall in Wien, Österreich, wo ein Mann eine Frau erschossen hat und sich danach selber getötet hat. Wann ist das passiert? lässt sich schwer einschätzen. Der Beitrag ist vom 21. März. Das war ja nun gerade eben mal. Was heißt Beitrag? Ja, ich habe das in der Zeitung gelesen und das berührt mich und deswegen möchte ich gerne mit dir darüber sprechen. Also gab es dieses Verbrechen in Wien kürzlich, dass ein Mann eben seine Frau erschossen hat und an sich selbst. Eine Frau erschossen hat und an sich selbst? Genau. Weil das Pikante daran ist... Hat er eigentlich seine Frau oder eine Frau erschossen? Eine Frau. Warum hat er das getan? Ja, ist eine etwas längere Geschichte, beziehungsweise nicht länger, ist ein bisschen kompliziert. Und zwar waren er und sie beide Autisten. Ja. Und er hat eben Gefühle für sie entwickelt und sie hat diese Gefühle nicht erwidert und da hat er sie erschossen und dann sich selber. Verstehe. Warum, Björn, berührt dich das jetzt so sehr? Man hört ja immer wieder solche Geschichten, man ist natürlich dann schockiert, aber so ganz tief dringt es dann ja doch nicht in einen vor. Warum bist du da so erschüttert? Also ich kenne so ein bisschen die autistische Szene, ich bin selber betroffen. Ach, du bist ja, ach so. Ich kenne Menschen, ich weiß eigentlich, wie lieb und wie nett und wie freundlich die sein können. Und gleichzeitig kann ich nachempfinden, wie das für den Täter gewesen sein muss, eben so abgewiesen zu werden. Ja. Du sagst von dir, dass du Autist bist. Ja. Stell dir mal vor, jemand hat das noch nie gehört, dieses Wort und diese Erkrankung. Wie würdest du dieser Person das erklären? Was ist das? Es ist eine Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörung der Wahrnehmung. Ja, sag mal ein bisschen konkreter. Wie nimmst du die Welt wahr? Es gibt Fälle eben, die hochintelligent sind, aber absolut nicht wissen, wie sie Menschen ansprechen sollen. Probleme haben, Augenkontakt aufzubauen, Beziehungen aufrechtzuerhalten. Probleme haben, die Körpersprache zu lesen, Augen zu lesen. Ironie und Sarkasmus sind da auch so Probleme, weil die ja sehr stark nonverbal sind. Ja. Wenn man das jetzt so ein bisschen einfach ausdrückt, kann man auch sagen, dass das Menschen sind, die sehr in sich zurückgezogen sind und sich sehr eingekapselt haben. Beziehungsweise keinen Zugang zu der äußeren Welt besitzen. Keinen Zugang zur äußeren Welt besitzen, ganz genau. Oder wenn, dann vielleicht einen verzerrten Zugang und einen eher ungewöhnlichen. Auf jeden Fall. Du kannst das nachvollziehen, dass das für den Mann, der selbst Autist war, schlimm war, dass er von dieser Frau zurückgewiesen wurde. Aufgrund der Wahrnehmung. Genau. Aufgrund der Wahrnehmung. Ich tue natürlich nicht sagen, dass es richtig war, was er getan hat. Das war die denkbar schlechteste Lösung, die er hat treffen können für sich und für diese Frau. Natürlich. Aber dir gibt es eine Ahnung, dass du das so irgendwie nachvollziehen kannst, was in dem zumindest vorgegangen ist, ohne das zu rechtfertigen. Genau. Ganz genau. Weil ich weiß, wie schwer es ist, wenn man einer von uns ist, Frauen anzusprechen, Kontakt aufzubauen, Interesse zu entwickeln. Hast du das schon mal? Hast du das schon mal gemacht? Was habe ich gemacht? Hast du schon mal Kontakt aufgebaut mit einer Frau? Ja, ich habe schon Beziehungen mit Frauen gehabt. Mit auch, ich sag mal, gesunden Frauen, also die nicht autistischen. Neurotypischen Frauen. Neurotypischen Frauen nennt man das. Ja, ja, das ist so Fachjargon. Das heißt dann eine Frau, die kein Autismus und die nicht unter Autismus leidet. Genau. So meinst du das. Also, und wie lange warst du mit diesen Frauen jeweils zusammen? Also das längste war 10 Monate. Und warum ist das dann kaputt gegangen wieder? Ja, die Kommunikation ist sehr, sehr schwer. Weil wir brauchen teilweise sehr viel Freiraum. Wir sind schlecht spontan und haben Probleme, wie gesagt, Interesse am anderen teilweise zu finden. Lass mich fragen, hast du Probleme, Interesse an anderen zu finden oder das Interesse zu zeigen? Unter anderem teilweise zu zeigen, ja. Weil ich Probleme mit der Mimik und der Gestik habe, also meine Augen korrelieren nicht mit dem, was ich denke. Weil normalerweise kann man beim Menschen ablesen, was er denkt in den Augen. Ja. Wenn wir beide uns jetzt gegenüber sitzen würden, würdest du mich beim Sprechen angucken? Ja, das habe ich mir mittlerweile antrainiert in den letzten 23 Jahren. Ja, wäre das ein klarer Blick oder würdest du doch eher mit den Augen dann ab und zu mal woanders hingucken und wären die eher wackelig, wäre der Blick eher wackelig? Also ich habe es mir mittlerweile angewöhnt, den Blick des anderen zu fixieren. Mhm. Aber da musst du dich schon zu zwingen. Das ist nicht so eine Normalität für dich. Also sagen wir es mal so, zwingen nicht. Ich kann damit mittlerweile recht gut. Aber es ist mir technisch gesehen eigentlich egal, ob ich dir in die Augen gucke oder auf die Knöpfe von deinem Hemd. Mhm. Mhm. Das ist mir technisch gesehen egal. Mhm. Ist denn ein Kontakt zwischen einem autistischen Mann und einer autistischen Frau schwieriger letztendlich oder dann doch einfacher als mit einem, ich sag es mal, einer gesunden Frau? Verstehe es nicht falsch. Ich würde sagen, ähnlich schwierig wie zwischen Autist und Neurotypisch und zwischen Neurotypisch und Neurotypisch. Also Neurotypisch, einigen wir uns mal auf normal, ohne dich jetzt als unnormal groß darzustellen, dann kann man es ein bisschen besser verstehen. Okay, kein Problem. Also ist es einfacher für dich, mit einer autistischen Frau zusammen zu sein oder nicht? Also sagen wir es mal so, ich habe es noch nicht probiert. Ich würde es gerne probieren, aber es ist schwer, eine zu finden, weil die sind nicht einfach und viele. Ich könnte mir vorstellen, keine Beziehung. Ich könnte mir vorstellen, dass es eigentlich noch komplizierter ist, weil da zwei hochkomplizierte Personen aufeinander stoßen, die vielleicht in ihrem Autismus auch noch unterschiedlich ausgeprägt sind. Kann das sein? Ist durchaus möglich. Es gibt aber auch Fälle, es gibt einen tollen Film über eine britische Autistin, die mit ihrem autistischen Mann zusammen auf einem Grundstück lebt, seit Ewigkeiten, und die tun sich wunderbar ergänzen. Ja, kann natürlich auch sein. Also es ist alles möglich. Wie ist das für dich als autistischen Mann, jungen Mann, dann hier anzurufen und mit mir so auch in aller Öffentlichkeit zu sprechen? Ist das Stress für dich? Ist das schwierig? Purer Stress. Weil ich muss meine Gedanken zusammenhalten, ich muss die Stimme modulieren, dass ich nicht zu schnell, nicht zu langsam spreche, zu monoton. Ja. Ich möchte den Zuschauer und den Zuhörer nicht langweilen. Ja, aber so klappt es wunderbar, wie du es jetzt gerade machst. Ja, viel Training. Was machst viel du? Viel Arbeit. Gehst du einem geregelten, was man so nennt, normalen Leben nach? Ich versuche es, so gut wie es geht. Was machst du? Es gibt viele Dinge, die ich eben nicht kann, wie zum Beispiel mit meinen Freunden lange auf Veranstaltungen verbringen. Warum geht das nicht? Die Menge an Impulsen, an Reizen. Ach so. Die Umweltreize, weil Autismus ist auch eine Filterstörung. Ja. Und dann kommt alles ungefiltert ins Hirn und führt dazu, dass es abschaltet. Und was passiert dann, wenn es abschaltet? Mir wird schwindelig, mir geht's schlecht, kalter Schweiß. Ach so. Fluchtreflexe sind auch normal. Also mit dir könnte, es wäre nicht gut, also du würdest nicht gerne mit auf ein, weiß ich jetzt, so ein großes, mehrstündiges Rockkonzert zu gehen? Nicht unbedingt. Es gibt Tage, da geht es einigermaßen, da gibt es Tage, da geht es gar nicht. Mhm. Was mir unter Umständen auch unmöglich macht, zum Beispiel einen Führerschein zu machen. Ja. Weil ich im Straßenverkehr nicht sicher ein Auto führen kann aufgrund der Reize. Dürftest du denn einen Führerschein machen? Also meines Wissens ja. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt, aber ich kenne auch viele autistische Menschen, die Führerscheine haben. Aber bei dir, von deiner Selbsteinschätzung her sagst du, das geht nicht. Das ist für mich dann bin ich zu panisch, wenn es dann, könnte mir auch vorstellen, fällt mir gerade so ein, dass für dich es ausgesprochen schwierig ist, mal, ich sag mal, so ein paar Stunden über einen großen Kirmesplatz zu bummeln, wo ganz viele Melodien und Menschen und Geräusche sind und so weiter. Ganz genau. Mhm. Also das ist der ultimative Overkill. Ah ja. Mhm. Was machst du beruflich? Ich bin leider beruflich nicht tätig. Ich habe jahrelang versucht, einen Ausbildungsplatz zu finden, was kläglich gescheitert ist. Ja. Mich fast in den Wahnsinn getrieben hat, weil ich bis zum 12.12.2007 nicht wusste, was mit mir ist. Ach so. Das wurde erst zu spät diagnostiziert, weil es das erst bekannt gibt seit Mitte der 90er. Ist das eine anerkannte Behinderung? Ja. Ein Grad der Behinderung von 50 bewertet, Minimum. Was hat man denn früher mit dir gemacht und was hat man gedacht, was mit dir los ist? Keine Ahnung, ich war einfach komisch für die Menschen. Hm. Hab als Kind dann Ergotherapie gekriegt, weil ich Motorikprobleme habe. Was haben... typisches Anzeichen ist für Asperger. Mhm. Bis hin, dass die Leute gedacht haben, dass da irgendwie eine geistige Behinderung vielleicht vorliegt oder so? Technisch gesehen ist es eine mentale Behinderung. Ja. Technisch gesehen ist es eine mentale Behinderung. Ja. Wie sind deine Eltern mit dir umgegangen früher? Also, sie waren sehr streng, weil sie mein Bestes wollten. Und ich hatte auch nicht die Möglichkeit, mich zu artikulieren entsprechend. Mhm. Das heißt, man ist Autist von Geburt an. Von Geburt an. Und schon als Kind wirkt man... vermutet, dass es vererbbar ist. Ja, und als Kind wirkt man dann ja auch schon für die Außenwelt, wenn die Außenwelt das nicht weiß, eher merkwürdig und befremdlich. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Du hast einen Schulabschluss aber gemacht. Realschulabschluss. Ja. Was sind jetzt... Hast du dann ja wahrscheinlich eine ganze Odyssee hinter dir von Behandlungen und Mutmaßungen und... Ja, alles Mögliche. Wie gesagt, als Kind habe ich Ergo gekriegt, gegen meine Motorikprobleme. Ich habe Gleichgewichtsstörungen gehabt als Kind, die mittlerweile einigermaßen gut geworden sind. Und dann ist drei es ja Jahre beim Therapeuten gewesen, Medikamente gekriegt, stationärer Aufenthalt in der Fachklinik. Ja, dann ist es natürlich schon auch... Folgeerkrankungen sind ziemlich gewaltig, weil da kann so viel nachkommen aufgrund der Umwelt. Hast du eine Folgeerkrankung? Man kann schwer depressiv werden. Man kann schwer depressiv werden, weil man praktisch verzweifelt an sich selber. Ist das bei dir so? War lange Zeit so. Es geht mir mittlerweile wieder besser. Es ist ja schon sicher eine Erleichterung, eine Diagnose zu haben und zu sagen, ich bin das und ich habe diese Erkrankung, und dann kann man sich auch schlau machen über die Erkrankung. Ganz genau. Wie sind deine Pläne, Björn? Du bist jetzt meine Pläne sind im Moment, ich habe eigentlich so weiter keine Pläne. Ich genieße erstmal das Leben, weil ich bin permanent in der 300%-Marke gefahren über 10 Jahre, um einen Schulabschluss zu kriegen und so weiter. Ich bin verdammt ausgebrannt. Gibt es einen Traum, den du hast? Eine Frau kennenzulernen, die es mit mir aushält. Ja. Mit der ich lachen kann, mit der ich weinen kann. Die weiß mich zu nehmen, weißt du? Mhm. Gibt es Momente, wo du lachen musst? Also es gibt oft Momente, wo ich lachen muss. Also Humor es gibt ist dann... auch viele Momente, wo ich gerne weinen würde. Ja, der Humor ist anders als so bei uns, aber da ist auf jeden Fall auch Humor da. Natürlich Humor. Mittlerweile kann ich sogar andere Menschen zum Lachen bringen. Ah ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Also das ist durchaus auch möglich. Gibt es denn beruflich so auch einen Traum noch, den du vielleicht, dass du da denkst, da könnte ich vielleicht doch hinkommen noch? Also früher war es mal Einzelhandelskaufmann. Ja. Aber das ist absolut nicht drin. Das ist absolut utopisch und... Ja, glaube ich auch. Du müsstest irgendwas machen, wo du mehr so für dich bist. Ja. Vielleicht einen handwerklichen Beruf, so Kunstschmied oder sowas. Und ich weiß nicht. Keine Ahnung. Problem ist eben, dass ich dann zur Berufsschule müsste, mich mit vielen anderen Menschen auseinandersetzen, mit ihren Meinungen und so. Und ich bin im Moment so ausgebrannt, dass da nicht dran zu denken ist. Gut, dann ist... Also aus meiner Sicht. Dann hast du es auch verdient, dass du erstmal ein bisschen dich ausruhen solltest und... So lange steht die Diagnose ja auch noch nicht, dass du erstmal ein bisschen so zu dir kommen sollst. Ja, mich selber finden, bewusst leben. Genau. Bewusst auf mich selber achten, auf meine Grenzen. Genau. Die jahrelang überschritten wurden, weil man es eben nicht wusste, weil man nur mein Bestes wollte. Das will ich jetzt gerade in diesem Moment auch, Björn, und ich will dich mal erlösen von dem Stress. Wir unterhalten uns auch schon relativ lange. Ich finde es sehr toll, dass du angerufen hast. Ich habe noch nicht mit sehr vielen Autisten hier gesprochen. Die meisten leben auch zurückgezogen und wollen nicht, dass es bekannt wird. Ja, ja. Also, weil, wie gesagt, die Gesellschaft ist noch nicht bereit in Deutschland. Genau. Also Respekt, dass du angerufen hast. Ich danke dir für das Vertrauen. Danke dir für den Mut und wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute. Wenn du noch von meiner Psychologin zurückgerufen werden möchtest, kann ich dir das gerne anbieten. Aber ich weiß gar nicht, ob das für dich interessant ist. Sagen wir es mal so, ich habe eine gute Therapeutin und ich habe auch einen Psychiater, der mich... Okay, dann lassen wir das ganz einfach sein. Dann, also ich denke mal, jemand anders kann es vielleicht nötiger brauchen als ich. Sehr nett von dir. Dann lehn dich erstmal zurück und hast du super, super toll gemacht. Du hast es perfekt, du hast perfekt erklärt und sehr gut gesprochen. Ich danke dir vielmals, Björn. Ich danke dir, dass es deine Sendung gibt. Freut mich sehr, dass du es sagst. Alles Gute und alles Liebe, Björn. Tschüss. Ja auch, tschüss. Tschüss. So, 0800 220 5050, die Nummer. Unsere Nummer. Unsere kostenfreie Nummer für euch. Und mit wem machen wir weiter? Mit der Anke. Ja, mit Anke. Und Anke ist 35. Hallo Anke. Hallo Domian. Anke, schön, dass du da bist. Ja, Ja, schön, dass ich da sein darf. Um was geht's denn? Mein Thema ist im Grunde genommen Beziehungen unter dem hohen Alter 35 oder in dem hohen Alter 35. Ist schon heikel in dem Alter, finde ich. Sag ich dir. Ja, finde ich auch. Und ich möchte mal gerade zu der Tina, war glaube ich deine erste Anruferin. Mhm. Der möchte ich sagen, wenn du Hilfe bekommen kannst, nehmen sie in Anspruch. Ich habe jetzt mit 35 erst den Dreh gekriegt und zwar sogar auch durch eure Sabine und durch meinen lieben Freund Tim. Die haben mich da in die richtige Richtung gelenkt und wenn es denn geht, sieh zu, dass du dir Hilfe holst. Ja. Das ist nett. Ich hoffe, dass Tina zugehört hat. Hoffe ich auch. Jetzt zu dir und der Liebe. Ja, also ich bin 35 Jahre alt und meine große Liebe hat mich vor 3 Jahren verlassen. Und seitdem fällt es mir völlig schwer, irgendwas Neues zu finden. Man kann sagen, gut, ist jetzt ein kurzer Zeitrahmen. Und aber ich glaube, ich bin emotional völlig daneben im Moment. Wie lange warst du denn mit der großen Liebe zusammen, wenn überhaupt? 4 Jahre. 4 Jahre. Zusammen. Und das war wirklich die ganz große Liebe bisher deines Lebens? Ja, also ich könnte anfangen, ich war erst mit einer Beziehung zusammen 8 Jahre lang. Ja. Hab die dann beendet, weil er nicht bereit war, Kompromisse einzugehen und es gab halt diverse Gründe. Danach habe ich mich ein Jahr lang so ziemlich ausgetobt, weil ich halt 8 Jahre absolut, also ich bin schon ein treues Rehkitz, wenn es denn, also ich bin halt sehr treu. Wenn es denn sein muss? nee, wenn es denn sein muss, nicht, nee. Also bevor ich merke, dass da irgendwas, dass mich andere Männer interessieren, rede ich da schon drüber, ja. Hab mich dann ausgetobt und dann kam meine große Liebe. Und das ging 4 Jahre lang und er hat dann nun mich verlassen. Er hat dich verlassen? Ja. Warum? Er war 6 Monate lang im Auslandseinsatz tätig und hat sich leider dort in eine andere verliebt. Kann passieren, das bin ich auch nicht böse, aber es hat mich halt sehr tief getroffen und seitdem bin ich... Gab es einen schmerzlichen Prozess, ehe ihr euch voneinander gelöst habt? Viele Gespräche, Auseinandersetzungen, Dramen? Nein, leider gerade nicht. Gerade nicht. Er hat es dir gesagt und ging, oder wie? Das war ganz kurios. Also ich habe ihm erst halt, er hat halt ein sehr zeitintensives Hobby. Also Schach, hat auch viele Turniere, ist auch unterwegs und ist halt Schichtdienstlauf. Und also seine Auslandseinsätze basieren natürlich auf einem gewissen Dienst. Und Ausland Bundeswehr oder was? Nein, Bundesgrenzschützer, also. Bundespolizist jetzt. Ah, ja. Und war ich immer sehr loyal und war auch sogar bei den Turnieren dabei, am Wochenende oder die Woche über, wenn ich es geschafft habe und habe da unterstützt und nie irgendwie einen Balken zwischengelegt, dass ich gesagt hätte, hey, tritt mal ein bisschen kürzer für mich oder so. Völlig loyal, ja. Und dann war es halt so, dass er dann wiederkam nach dem Auslandseinsatz und so ein bisschen rumdruckst. Also wir wohnen 100 Kilometer auseinander, haben uns halt nicht sofort gesehen. Ja. Und er schrieb mir dann eine SMS, wir müssen reden. Und das ist ja absolute Signalsirene. Ja. Wir müssen reden klingt immer schon, da ist die Katastrophe fast nicht mehr abwendbar. Das sag ich dir, wusste ich auch schon. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann komm bitte sofort vorbei und lass uns das klären. Ich hasse ja nichts mehr als in der Luft zu hängen, ne? Und das ist man mir dann auch schuldig, finde ich. Oder ist jeder Partner einem schuldig, da so ein bisschen... Und dann kam er. Ja, nee, er kam nicht. Er sagte, ich habe noch ein wichtiges Schachturnier, dann komme ich nächste Woche. Ah. Eine Woche hast du da gezappelt? Ja. Eine Woche? Er schreibt, wir müssen reden und dann lässt er dich eine Woche zappeln. Ja, das ist der Oberhammer, ne? Ich habe nie verlangt, dass er sein Hobby für mich zurückstellt, aber diesmal habe ich gesagt, hey, es ist mir jetzt furchtbar wichtig, komm einfach runter. Nee. Okay, erzähl es weiter. Nach einer Woche kam er dann. Kam er dann? Und was sagt er? Ja, dann musste ich das quasi aus ihm rauskitzeln. Er wollte halt nicht selber so anfangen mit dem Thema. Und ich habe gesagt, hey, irgendwas ist. Ja. Hast du dich in wen anders verliebt oder so weiter? Und dann haben wir uns halt irgendwas, sind hier im Ruhrgebiet auf eine Halde gestiegen, haben gequasselt. Und da hat er dann erzählt, ja, so auf dem Rückflug habe ich ihn kennengelernt. Und ja, die finde ich ja ganz interessant und so. Und dann war er auch schon wieder weg und ich war mit meinem Schmerz alleine. Und der Super-GAU war ja noch, lass uns super Freunde bleiben, du bist ja absolut meine Wellenlänge. War denn mit diesem einen Gespräch da, wo ihr unterwegs wart, war es das Gespräch? Das war das Letzte, was ich von ihm gehört habe. Nein, ehrlich? Ja. Der Hammer, ne? Aber du weißt gar nichts Genaues, ob er da, wie lange er schon mit irgendjemand anderem und wie intensiv das ist. Nein, und wer das ist und welche Nationalität die Frau ist, weiß ich nicht. Gar nichts. Ich habe ihm nur eins gesagt, sei bitte fair, ich würde es dir auch sagen. Sag mir, ob du mich halt während der Beziehung betrogen hast. Ich will es einfach nur wissen. Ich kann es ja jetzt nicht ändern oder dir Vorwürfe machen. Ich will es einfach nur wissen. Und halt, was hat er gesagt? Nein. Er sagt nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber ist auch egal. Ich sehe es halt anders und das tat halt sehr, sehr weh. Weil das und das hast du seit 3 Jahren nichts mehr von ihm gehört? Ja, durch dritte entfernte Bekannte, der hat jetzt quasi ein Abziehbild von mir, wo er dann jetzt mit zusammen ist, vom beruflichen, vom optischen Wohl. Hm. Aber von ihm persönlich nichts gehört mehr? Nein. Gar nichts? Nee. Hat er dir nicht irgendwie, wenn man 4 Jahre zusammen ist, hat man doch Sachen in der Wohnung von dem anderen, irgendwas? Das hat er alles hier gelassen. Das hat er alles hier gelassen? Ja. Also da gelassen bei dir? Ja. Oh, das ist hart, das ist eine Verletzung. Ziemlich hart. Wie war denn die, ich sage ja immer, dass sich, wenn sich einer in einem Paar verliebt neu in jemand anderen, das fällt nicht vom Himmel. Meine These ist ja, dass dann immer schon irgendwas in der Beziehung nicht in Ordnung war. Was war nicht in Ordnung bei euch? Richtig. Ist auch mein Ding. Man muss es doch merken und hey, das war auch mein erstes Alarmsignal. Wenn ich mich für andere interessiere, dann stimmt was nicht in der Beziehung. Mhm. So, jetzt kann ich dir absolut nichts sagen, weil er hat noch eine Woche, bevor er zu mir geflogen ist, wieder zurück. Ich liebe dich, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ja. Weißt du, sowas. Also du weißt nichts. Ich weiß nicht. Auch wenn du ganz streng im Nachhinein alles durchscannst, es gibt kein Signal, wo du hättest denken können, da war... Auch sexmäßig alles okay? Alles okay. Bestens also, okay? Bestens okay. Bestens okay. Und ganz im Gegenteil, er ist halt geschieden, hat halt eine Frau, hatte da Stress. Und ich bin die Erste, die Freiheiten gelassen hat und auch mitgezogen hat mit seinen Hobbys und so weiter, die keinen Stress gemacht hat. Der war absolut glücklich mit mir. Aber irgendwas scheint da nicht gestimmt zu haben. Und das lässt mich in Zweifel dann halt. Ne? So, jetzt müssen wir uns überlegen. Ja. Das Ganze ist 3 Jahre her. Ja. Das Ganze ist eine fulminante Verletzung und eine fulminante Niederlage für dich. Ja, eine Demütigung. Eine Demütigung. Ja. So, das würde keiner von uns schnell wegstecken und jeder ist zornig. Ja, richtig. Jetzt ist aber die große Frage und die große Kunst, wie lange lasse ich mich von dem Zorn gefangen halten und von der Verletzung gefangen halten? Ja. Solange ich nämlich gefangen bin in dem Zorn und in der Verletzung, komme ich von dem Kerl nicht los. Du denkst wahrscheinlich ganz oft an den, der denkt ganz selten an dich, glaube ich. Wahrscheinlich. Ja, ganz sicher. Der hat seine tolle Maus da, die haben guten Sex miteinander. Ich muss es ja so bitter ins Gesicht sagen oder ins Ohr sagen. Der hat schöne Zeiten, der fährt in Urlaub und so weiter. Ja. Du sitzt da, wo du jetzt sitzt und grämst dich. So sieht's aus. So. Ich meine, es gibt ja verschiedene Stadien des Verlassens werden. Also wenn man verlassen wird, dass man erst verzweifelt ist und dann Trauer, Wut und so. Und das habe ich alles schon hinter mir, aber irgendwie finde ich ja kein Ende. Ja, und ich finde ja so bei 3 Jahren, ich habe bei allem Verständnis, ich bin auch so ein Typ, der immer lange herumbeißt an solchen Sachen. Und ich muss da immer äußerste Strenge bei mir anwenden, um mich, dass ich loslassen kann. Ja. Schwierig. Und ja, aber das ist ganz wichtig. Sonst geht man daran mitunter und man versaut sich sein Leben und seine Gegenwart und seine Zukunft. Ja, die Jahre, die vergehen, die sind vergangen für dich. Ja. Die kommen nicht mehr zurück. Ja. Und ich bin absolut blockiert. Ne, ja, deswegen, du musst dir jetzt Strategien für dich entwickeln, innerlich. Hm. Dass du, auch wenn es nur Zentimeter oder Millimeter Erfolge sind, auf Abstand kommst. Ja. Eine Strategie ist zum Beispiel, dass man nicht immer und immer wieder Situationen durchdenkt, die man mit demjenigen erlebt hat. Mhm. Eine Strategie ist, dass man sofort aus dem Gehirn wegwischt eine schöne Erinnerung. Ja. Eine sentimentale Erinnerung, wie schön es doch war. Weg, raus, gar nicht. Das hat gar nichts mehr zu sagen für dein Leben. Ja. Dass man sich sofort stoppt, wenn man anfängt, sich zu ärgern über jemanden. Mhm. Also, Überschrift über die Strategie. Jeder Gedanke, der aufkommt über deinen Ex, peitsch ihn aus deinem Kopf raus. Nur so wirst du es letztendlich schaffen. Nur so. Hab ich halt versucht, auch mit anderen Männern dann. Ja, gut, wenn du, hat nicht geklappt. Hat also absolut nicht geklappt. Das geht auch nicht nur mit anderen Männern. Das geht auch erst, wenn du dich für dich entschieden hast, ich will von dem Kerl wegkommen. Ich will auch aus dem Schmerz rauskommen, sonst kannst du es vergessen. Wenn du das für dich entschieden hast, dann ist es sehr hilfreich, das mit anderen Leuten zusammenzumachen, auch mit anderen Kerlen. Die können dir ein bisschen die Zeit vertreiben. Ja. Haben sie zwar bereits schon, aber irgendwie tat es halt immer wieder weh, weil ich lasse mich dann so schnell emotional, da bin ich mit der Tina halt selber ein, da bin ich dann so emotional dann offen und bin so verletzbar und lass mich fallen und dann werde ich halt verletzt. Und das, ich bin es einfach leid. Und deswegen sage ich halt, mein Thema ist 35, schwierig eine Partnerschaft zu finden. Und ich pendel zwischen Sehnsucht und ich bin es einfach leid und will alleine bleiben, hin und her, täglich. Ja, alleine bist ja schon eine ganze Weile. Ja, ja, okay. Ja, kann man so sagen. Anke, dass das schwierig ist, dass es da keinen ganz klugen, objektiven Ratschlag Richtig. Gibt. Ja. Ich glaube, dass dieses Gegenhalten schon sehr wichtig ist, dass man sich nicht... Ich glaube, das Fatale ist ja bei vielen Herzensleid-Angelegenheiten, dass die Menschen sich da reinsteigern und ja. immer wieder reinsteigern ja. Und immer wieder. Das liegt schon in unserer eigenen Macht, das etwas zu verhindern. Da hast du recht. Das ist halt einfacher, sich so. In Selbstmitleid zu suchen. Ja, und dann ist das eine sehr aufwendige Sache. Und wenn du vielleicht noch ein Jahr oder anderthalb Jahre brauchst, aber ja. ich bin hundertprozentig sicher, dass du das schaffst. Ja, finde ich lieb von dir. Ja, hundertprozentig. Und wenn du einigermaßen die Wegstrecke geschafft hast, dann bist du auch wieder offen und bereit, vielleicht dich auf eine neue Sache wirklich einzulassen. Im Moment ist das ja alles komisch. Ja. Ich wäre im Moment auch noch vorsichtig an deiner Stelle. Wenn, nimm die Kerle, um dich abzulenken, aber nicht um ernsthafter irgendwas so zu machen. Dafür bist du noch nicht, bist du noch labil, zu labil, glaube ich. Das ist halt, dass wir Mädels halt das sehr schwer differenzieren können. Ja. Die eine Sache und die andere Sache. Ne? Ja. Dann lässt man sich ein und dann... Und lenk dich schön ab mit Freundinnen, mit Aktivitäten, mit Freizeit und so. Häng bloß nicht zu Hause rum und guck dir alte Filme an, die ihr beiden immer so gerne gesehen habt. Ja, ich habe einen super, sehr genialen, lieben Freundeskreis. Super. Die fangen mich super auf. Und ich habe den Tim, der halt sehr weit weg wohnt, aber mir immer täglich hilft. Und das hilft mir so, schon. Das klingt ja schon mal ganz gut. Ja. So, und dann bin ich guter Dinge, dass du schaffen wirst. Ja, Kopf hoch, Brust raus und ja. dagegen angehen. Alles okay? Klar. Ja, ich wollte sagen, ich habe dich furchtbar lieb in deiner Art. Sehr nett von dir. Weiter so. Das okay? freut mich. Liebe Anke, tschüss. Tschüss. Eine Liebeserklärung. Das ist ja nur auch mal ganz schön zum Wochenauftakt hier zu bekommen. Herzlich willkommen, Ralf, 27. Hallo. Schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Ralf. Um was geht's bei dir? Ich habe ein, ja, ich möchte nicht sagen allgemeines Problem. Problem ist zu viel gesagt. Ich habe eine Frage. Und zwar lebe ich jetzt schon seit einigen Jahren mit meiner jetzt Frau in Beziehung, jetzt fast 10 Jahre. 10 Jahre schon, ja? Oh, jawohl. Also, und das funktioniert eigentlich bei uns auch alles soweit ganz gut. Aber? Ist eine Sache, und das ist jetzt so die Gegenverkehrung des Themas, was wir gerade eben hatten. Bei uns läuft es auf der emotionalen Schiene eigentlich recht gut. Ich meine, klar, in der Beziehung gibt es mir mal Krach. Aber was das sexuelle Thema betrifft, ist das bei uns nicht eingeschlafen. Zu meinem Leidwesen. Weil hier habe ich so ein wenig das Gefühl, dass ihr das, ja... Ich möchte nicht sagen, egal ist, aber sie ist damit sehr, sehr wenig zufrieden. Mhm. Bist du denn noch scharf auf deine Freundin? Das schon. Ja, das schon. Ich bin eigentlich auch immer derjenige, der sagt, ich möchte das wieder öfter haben. Mhm. Aber da gibt es halt dann auch immer die eine oder andere, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Ausrede, aber dann noch immer mal wieder irgendeine fadenscheinige Begründung von wegen, ja, viel Stress oder was auch immer. Ja, ja. Das Übliche. Zu haben. Ja. Oder zu sagen, es ist doch nicht so schlimm. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie braucht halt auch nicht mehr. Ja, weiß man nicht. Ist sie so alt wie du? Ja, ein Jahr jünger. Mhm. 10 Jahre seid ihr jung, also relativ jung zusammengekommen. Und ihr seid euch in dieser Zeit absolut treu geblieben? Also ich von mir kann das zu 100% sagen, ja. Ja. Und ich gehe bei ihr von ihrem Typus her auch davon aus, dass ich mir da keine Gedanken mache. Ja. Also, befriedigt sie sich selbst? Nochmal. Befriedigt sie sich selbst? Das weiß ich nicht, das glaube ich aber nicht. Frag sie doch mal. Könnte ich tun, ja. Auf die Idee bin ich nicht gekommen bisher, aber ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, von meinem Gefühl her glaube ich das eigentlich eher nicht. Weiß man alles nicht. Die Frau ist 27 oder 26. Natürlich hat sie Sehnsüchte und auch Bedürfnisse. Ich weiß nicht, wie weit die zurückgedrängt sind. Weiß man nicht. Kann aber auch sein, dass sie die schon hat und halt in einer anderen Weise kanalisiert. Man weiß das alles gar nicht. Auf jeden Fall ist ein offenes Gespräch diesbezüglich schon mal sehr wichtig. Gut, obwohl ich sagen muss, das habe ich schon öfters angefangen und auch versucht. Ja. Und mich auch immer wieder auf dieses Thema hineingelassen und gesagt, dass ich das schon vermisse und doch eher wieder öfter Sex haben möchte. Ja, was sagt sie? Ja, nee, also wie gesagt, das ist dann entweder, also man muss dazu sagen, wir haben jetzt seit fast 2 Jahren einen kleinen Sohn. Mhm. Da Das ist auch im Prinzip so der Anfang dessen gewesen, wo das Ganze angefangen hat, nicht mehr so wirklich zu funktionieren. Ich meine, vorher ist ganz klar, gerade so in der Zeit... Also, sie wischt das so ein bisschen zur Seite nach dem Motto, ist ja nicht mehr so nötig oder so. Nee, so kann ich das nicht sagen. Das ist eher das halt, klar, der Sohn liegt auch mal mit im Bett und schläft bei uns, oder ist mittlerweile leider fast jede Nacht. Das verhindert natürlich auch Gelegenheiten, die früher da waren. Mhm. Obwohl es dann natürlich auch in der Beziehung dann andere Möglichkeiten geben sollte. Ja, natürlich. Und meine Frage wenn du sie so drauf ansprichst, was sagt sie dann konkret? Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ja gut, ich meine, ich habe es auch schon mal gesagt, bei uns gibt es auch öfter so mal Streit wegen Banalitäten, wie das halt in vielen Beziehungen mal so ist, wenn man halt mal gestresst von der Arbeit nach Hause kommt oder was auch immer und schlechte Laune hat, dass es zu Streit kommt, wo halt das Thema vorgeschoben wird, obwohl ich mir das jetzt an sich nicht so vorstellen kann, dass das der wirkliche Grund dafür sein kann. Ja. Sie hat aber auch noch nie zu dir gesagt, ich finde dich nicht mehr attraktiv für Sexualität. Im Streit haben wir uns das schon gegenseitig an den Kopf geschmissen, aber das liegt eigentlich mehr so an unserem Charaktertypus. Das schiebe ich wirklich ganz, ganz eindeutig dazu, weil ich muss sagen, bei uns kommen zwei Sturköpfe zusammen und wenn es da halt mal rasselt, rasselt es richtig bis ins Extrem. Okay. Und es ist 24 Stunden später wieder gut, aber ich kann das eigentlich auf das Thema nicht abstellen. Okay, wie oft im Monat habt ihr Sex? Also seitdem unser Sohn auf der Welt ist, ich würde mal sagen, ein bis zweimal im Monat. Ein bis zweimal im Monat. Und das vermute ich jetzt mal, dass es dann auch eher so die 0815-Schiene ist. Ja. Also das ist schon quasi nach Fahrplan. So, du hast natürlich andere Sehnsüchte. Wohin gehen deine Fantasien? Ertappst du dich manchmal bei irgendwelchen Fantasien? Was heißt Fantasien? Ich sag mal so, das ganz Normale, was jeder... Bei mir ist es eigentlich eher die Sehnsucht, wieder mehr Sex zu haben, als die Fantasie. Also, dass ich jetzt irgendwelche Dinge haben wollte, die ich jetzt bei ihr partout nicht bekommen kann, kann ich nicht. Ja, bist du kurz davor, dir zu überlegen, fremd zu gehen? Das ist ja so die allgemeine Frage, die ich an dich stellen wollte, weil ich jetzt einfach gedacht habe, ich meine, ich höre deine Sendung relativ häufig, weil ich bin häufig im Außendienst unterwegs und jetzt, wir auch jetzt gerade auf dem Heimweg. Ich höre es, du fährst Auto, ne? Ja, Freisprechanlage sei Dank, da funktioniert es. Mhm. Deswegen habe ich solche Gespräche ja auch recht häufig bei dir gehört, wo ich mir gedacht habe, du bist damit sicher jemand, der dazu eine klare Meinung äußern kann, einfach auch aufgrund deiner Erfahrung mit anderen Leuten, mit denen du gesprochen hast. Okay, meine klare Frage ist, wenn man jetzt in einer Beziehung ist oder in einer Ehe ist, ist ja egal, das haben ja mit Sicherheit viele Menschen, wo man klar sagt, ich möchte mich von dieser Frau oder von diesem Mann nicht trennen. Wir passen so eigentlich sehr, sehr gut zusammen, harmonieren auch vernünftig miteinander. Aber das passt nicht. Okay, die Frage. Ist es erlaubt, sich den Sex dann quasi woanders zu holen, um quasi diese Beziehung zu retten oder nicht? Muss man dann quasi für sich sagen, nein, darf ich nicht, ist nicht. Ich finde, Ralf, dass das langfristig mit Sicherheit keine Lösung ist. Vor allen Dingen, wenn man dann noch so jung ist, wie ihr seid. Ich finde, dass das innerhalb der Beziehung geregelt werden muss. Okay. Das geht natürlich nur mit einer radikalen Offenheit und mit der Bereitschaft, dass beide auch bereit sind zu reden und alles auf den Tisch zu legen. Okay. Dann kann man klären, warum die Leidenschaft in der Beziehung eingeschlafen ist. Und dann kann man klären, welche Auswege es gibt, was man vielleicht auch dem anderen zubilligen würde, wenn er mal irgendwas anders vielleicht macht. Solche Modelle gibt es ja auch. Man muss ja nicht, wenn man einmal Ja sagt, dann für ewig miteinander dann nur verbunden sein. Man kann ja auch andere Modelle überlegen, ohne die Loyalität des anderen zu verletzen. Diese heimlichen Geschichten, das finde ich nicht gut. Das ist auf Dauer der absolute Killer für jede Beziehung. Ja, das ist halt so dieses Zwischending, ne, wo man halt immer sagen muss, klar, die Ehrlichkeit steht natürlich in der Beziehung, oder sollte in der Beziehung an oberster Stelle stehen. Ich garantiere dir, wenn du einmal anfängst, fremd zu gehen, das ist wie Blut lecken. Dann wirst du Lust kriegen und du machst es immer wieder und immer wieder und immer wieder und baust dann eine parallele Welt zu deiner anderen Welt auf. Und das ist immer schlecht. Es ist immer schlecht generell und auch für dein Selbstverständnis, weil du lügst. Okay. Rede mit deiner Frau und mit deiner Partnerin. Ich meine, pass, man muss ja auch noch berücksichtigen, ihr habt einen ganz wichtigen Zeitraum, nämlich von 17 bis 27, wo die meisten Menschen sehr, sehr viele sexuelle Erfahrungen machen und sich wirklich auch austoben. Die habt ihr ja jetzt in der Stille eurer Beziehung verbracht. Da war ja nichts mit neuen Erlebnissen und anderen Erfahrungen zusammen. In der Zeit nicht, obwohl ich für mich sagen muss, ich habe, was das betrifft, vielleicht auch sehr früh angefangen. Und habe mich natürlich vorher, also ich bin Ende 17 mit ihr zusammengekommen. Ja, trotzdem. Habe in der Zeit natürlich schon viel rumexperimentieren dürfen und auch das Glück gehabt, ein, zwei ältere Frauen vorher haben zu dürfen. Ja, trotz allem, 10 Jahre in der Zeit, das in diesem Altersabschnitt, das ist schon verdammt lange. Okay. So, wenn ihr mit euren Gesprächen alleine nicht weiterkommt, Ralf, dann würde ich euch wirklich sehr dringend raten, da kann man zunächst mal nichts falsch machen. Es kann höchstens nichts nutzen, aber man kann es mal versuchen. Geht 1, 2, 3 Mal zu einer Paarberatung. Okay. Da sitzt ein neutraler Mann, eine Frau neben euch und da wird über all dieses dann tabulos gesprochen. Und ich bin sicher, dann kommt irgendetwas in die Gänge. Wenn du gerne noch eine Info haben möchtest, wo so etwas in deiner Umgebung ist, würden wir dir das gleich zukommen lassen. Das würde mich freuen. Dann machen wir das so, lieber Ralf. Dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und du wirst gleich zurückgerufen und hoffentlich kommt ihr beiden ein bisschen aus den Pötten. Das wäre sehr schön. Das würde mich auch freuen. Ja. Gut. Alles Gute und gute Fahrt, wo immer es auch jetzt noch hingeht. Fährst du heute Nacht noch nach Hause oder wo geht's hin? Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Kassel nach Hause und dann. Wie viele Kilometer liegen noch vor dir? Auch ich habe noch so 110 Kilometer jetzt auf meinem Navi und... Ah ja. Wie ist das Wetter? Sind die Straßen sauber oder ist irgendwo Schneeregen? Nein, ich muss sagen, überall mittlerweile Schneeregen beziehungsweise glatt. Also es ist sehr kalt geworden wieder. Also früher hat sich wieder verabschiedet. Dann seid sehr vorsichtig. Ja, seid bloß alle, die ihr unterwegs seid, vorsichtig jetzt. Das ist eine gefährliche Zeit noch. Kann man nur empfehlen. Lieber Ralf, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Alles Gute. Danke. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Und hier ist Daisy, 27. Nein, 22. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Daisy. Ist das dein richtiger Name? Desiree eigentlich. Achso, Desiree. Aber höre ich nicht gern. Daisy. Genau. So, um was geht's denn? Und zwar bei mir ist es so, ich habe seit 9 Monaten einen Freund. Mhm. Der wohnt jetzt seit 7 Monaten bei mir. Und er hat ein leichtes Alkoholproblem. Also wenn er nicht getrunken hat, ist er der allerliebste Mensch auf Erden. Mhm. Aber ich habe Angst, ihn alleine rausgehen zu lassen, weil ich weiß, dass er trinkt. Und bei ihm reicht nur ein Bier, dass er ausrastet und hier zu Hause auf mich losgeht. Oh. Also es war schon öfters, dass er mich geschlagen hat. Nach so kurzer Zeit geht das schon los mit Gewalt in der Beziehung. Er schlägt dich immer, wenn er besoffen ist. Ja. Wie eskaliert das dann? Wie heftig wird das dann? Also es wird richtig heftig. Teilweise, dass die Polizei kommen muss und so weiter. Warst du verletzt schon? Halt Kratzer auf dem Rücken gehabt, weil er mich durch die Wohnung getreten hatte. Mhm. Und dann wäre so am Finger, der war halt richtig stark geprellt. Mhm. War alles blau. Und wann lässt und wie lässt er dann wieder ab von dir? Ablassen tut er eigentlich gar nicht. Es sei denn, ich gehe aus meiner Wohnung raus, es ist ja meine Wohnung. Mhm. Oder die Polizei kommt eben und er ist in der Nacht in der Wache. Ach du lieber Gott, wie oft hast du denn die Polizei schon gerufen? Zweimal. Und die anderen Male, wo du nicht die Polizei gerufen hast, wo bist du da hingegangen? Da bin ich dann einfach runter zu denen, wo wir im Haus wohnen oder einfach raus, keine Ahnung. Also es ging auf keinen Fall, dass du dann in der Wohnung bleibst bei ihm? Nein. Weil dann wird er komplett durchdrehen? Genau. Warum schmeißt du den nicht raus? Weil ich ihn liebe. Ach komm. Das verstehe ich selber nicht. Ach komm. Weißt du, wenn so etwas vorgefallen ist und schon nach so kurzer Zeit. Und wie viel Mal ist das schon passiert, dass er das gemacht hat? 3, 4 Mal. 3, 4 Mal. Ja. Und wie steht er dann hinterher dazu, wenn er wieder nüchtern ist am nächsten Tag? Er weiß am nächsten Tag nichts mehr davon. Ich erzähle es ihm und dann teilweise fängt er auch an zu weinen und entschuldigt sich bis zum geht nicht mehr. Mhm. Aber er geht dann einen Tag darauf wieder saufen. Nein, also es ist nicht so, dass es jeden Tag braucht oder so. Er kann auch 4, 5 Wochen ohne. Aber er weiß, dass er dann ausrastet. Genau. Und trotzdem geht er. Trotzdem trinkt er. Trinkt er und geht dann ab und zu auch raus. Genau. So, und das ist Grund genug, den rauszuschmeißen. Finde ich, aber ganz radikal. Das heißt ja nicht unbedingt, dass du dich gleich von dem trennst. Aber damit der weiß, dass der eine Grenze gezogen kriegt von dir. Ja, das Problem ist halt auch, wenn ich ihn jetzt rausschmeißen würde. Hm? Er wüsste nicht, wo er hin soll. Weil ich wohne in Chemnitz. Ja. Und er kommt aus der Nähe von Wuppertal. Das sind auch fast 600 oder 500 Kilometer. Ja. Und das ist halt das Problem. Er weiß nicht, wo er hin soll. Bei seiner Mutter hat er teilweise verschissen, auf Deutsch gesagt. Durch die ganzen Sachen. Wie alt ist er? 23 ist er jetzt geworden. 23. Was macht er denn in Chemnitz bei dir? Nichts. Nichts? Na super. Nichts. Ist ja nun alles. Und bemüht er sich denn um irgendetwas? Was heißt bemühen? Also er will jetzt, im Moment ist er seit Dienstag im Gefängnis. Ach, das wird ja immer doller. Jetzt ist er im Gefängnis. Weswegen das? 2 Monate, weil er irgendwie eine Geldstrafe hatte. Wie von Geldstrafe? 200 Euro. Und die hat er nicht beglichen, oder was? Genau. Wie viel Euro? 1200. 1200. Weswegen, was war das? Ich weiß es nicht, ich habe es nur gelesen, Erschleichen von Leistungen. Mhm. Aber genau was es war, hat er mir auch nicht gesagt. Und er hat sich mit seiner Mutter auch überworfen im Wuppertal? Also teilweise hier, wo er dann schon bei mir war, wenn er besoffen war und sie angerufen hat und er hatte sie halt aufs Übelste beleidigt. Mhm. Genauso wie er meine Eltern aufs Übelste beleidigt hat. Mhm. Obwohl meine Eltern ihm wirklich alles gegeben haben, wo wir unten waren. Ja. Weil ich komme ja auch nicht aus Chemnitz, sondern aus dem Schwarzwald. Ach so. Arbeitest du in Chemnitz? Jetzt habe ich einen 400-Euro-Job erstmal hier. Ja, aber immerhin, du hast deinen Job und deine Wohnung und hast dein Leben da in der Hand und organisierst das. Genau. Daisy. Es gibt überhaupt gar kein Gegenargument. Schmeiß den Kerl aus deiner Wohnung raus. Das ist ein Parasit, das ist eine Made im Speck. Der benutzt dich, der nutzt dich aus. Und wenn er nicht weiß, wohin, dann kriegt er dann vielleicht endlich seinen Arsch hoch, selbst irgendetwas zu machen. Wenn er sich schon mit seiner Mutter überworfen hat, seine Mutter beschimpft, deine Eltern beschimpft, dich beschlägt und dich auch noch beschimpft, wahrscheinlich auch noch von dir lebt und du den auch noch durchfütterst zu Hause. Nee, also Geld kriegt er schon jetzt. Also er lebt vom Hartz IV im Moment. Mhm. Gibt er denn da was ab bei dir? Ja, ja, klar. Ja. Mhm. Okay, aber egal. Das andere wiegt sehr schwer, was du mir erzählt hast. Das ist auch nicht zu entschuldigen mit ich liebe ihn. Du kannst dir mir ein Angebot machen, du kannst sagen, pass mal auf, da ist schon eine Herzensbindung da, aber unter den Bedingungen geht es nicht. Such dir eine eigene Wohnung und komm erst mit deinem Leben klar. Dann können wir beide miteinander reden. Ich denke mir mal, dass es bei mir halt vielleicht auch die Angst ist vorm Alleinsein. Ja, aber was ist denn schlimmer? Alleine zu sein oder von einem Kerl, besoffenen Kerl eins in die Schnauze zu kriegen? Schon das Zweite dann. Ja. Und die Angst, vor allen Dingen mit der Angst zu leben, mit der Belastung auch. Das ist ja eine ständige Belastung, mit der du dich herumschlägst. Ja. Jetzt geht er in den Knast für zwei Monate, sagst du? Ja, 2 Monate muss er. War er schon mal im Knast vorher? Nee, nicht, dass ich wüsste. Hm. Und wie stellt er sich das dann so weiter vor, sein Leben? Er hat nur gemeint, wo er gegangen ist, dass er es als Chance sieht, sich zu ändern, von dem Alkohol wegzukommen und sich für mich zu ändern, weil er weiß, dass er Fehler gemacht hat. Hm. Ja, Worte sind schön, Taten müssen folgen. Und die Taten sind auch nicht schon erledigt damit, wenn er jetzt 2 Monate in den Knast geht. Der muss danach sich beweisen. Ja. Der muss sich beweisen vor dir. Einmal, dass er von dem Alkohol wegkommt und ich finde auch, dass er, hat er eine Ausbildung oder einen Schulabschluss? Gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Kein Schulabschluss, keine Ausbildung, gar nichts. Und bemüht sich auch um nichts. Was heißt bemühen? Also er hat gemeint, wenn er jetzt rauskommt, dann möchte er beim Amt fragen, ob die ihm den Staplerschein übernehmen würden, dass er als Staplerfahrer arbeiten könnte. Wäre ja auch nicht, ja gut, das wäre okay, aber gut wäre ja auch, wenn er versuchen würde, sich nachzuqualifizieren, dass er zumindest einen ordentlichen Schulabschluss in die Tasche bekommt. Ja. Also Daisy, lange Rede, kurzer Sinn, die Sendung ist auch gleich vorbei. Du musst da härtere Seiten aufziehen. Okay. Der nutzt dich aus und du wirst ihm sowieso nicht helfen können. Und das mit dem Alleinsein, das lässt sich nicht gelten. Das, was du jetzt machst, ist viel schlimmer. Und das ist für dich und dein Leben und deine Selbstachtung überhaupt nicht gut, was da abgeht. Mhm. Vielleicht sind diese zwei Monate wirklich auch gut für dich, um für dich mal ein bisschen so zur Besinnung zu kommen. Mhm. Kann ja auch sein. Ich hoffe es. Ja. Also, jetzt muss ich leider Schluss machen. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und sag Nein. Ich auch. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben in der Technik. Uwe Petersen, morgen sind wir wieder da mit einer offenen und freien Themenrunde. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne, gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.